Deathmatch. Es änderte die Welt von Roleplayers. Damals als Gamer, heute baut Roleplayers. Auch im Jahr 2025 Maps für dieses Gameplans gründet, teilen sich die auch heute noch. Gibt's in Tacho 2, Dismitch, Nowhere am 3. November 2004 veröffentlicht. Digga, wir werden alt, wir werden alt. RP Rufus hat über Players, viele Server, da wird nicht mehr geballert. Hier wird der Bautrenn gefahren, Pussy Games gelöst und sogar ein Showroom wird gebaut für das Live-Event. Wir zocken das Games noch heute und das Game hat Spieler über 60, aber auch junge Leute zocken noch. Half-Life. Offiziell, aber für uns ist dem so. Wir haben uns dort die Birne weggeknallt. Da warst du noch gar nicht auf der Welt, Bro. Wir sind Gamer. Wir sind Gamer. Auch wenn wir langsam alt werden, wir haben mehr Kills als du. Du bist mit 18 Jahren einfach zu jung, Bro. Half-Life.